oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und Willkommen zu einer One-App-Day-Folge mit einer Android-App, und zwar der App Zedge. Klingeltöne, Hintergrundsymbole. Das sollte wahrscheinlich Hintergründe stehen, könnte ich mir vorstellen. Es steht aber Hintergrund da, deswegen spreche ich es auch so aus. Und deswegen steht es auch so im Titel der heutigen Folge, die übrigens die Nummer 917 ist. Die technischen Daten erstmal wie immer. Aktuelle Versionsnummer variiert je nach Gerätgröße, variiert je nach Gerät, erforderliche Android-Versionsnummer, wer hätte es gedacht, variiert je nach Gerät. Die App hatte bei 5.522.885 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,6 Sternen. Lese ich einen Teil der Beschreibung vor? Ein Teil. Zu den Funktionen von Zedge gehören Vereinfachung von Telefonwechsel oder Tablet-Anschaffung durch persönliche Liste, Favoriten in Listen speichern und jederzeit von jedem Gerät via Facebook Connect oder E-Mail-Login darauf zugreifen. Ihr könnt also so eine Art Account haben, gut, kann man machen. Suchen von und agieren mit Hintergründen, Klingeltönen, Benachrichtigungen und Symbolen wird dank neuer Navigation und neuer Layout noch einfacher. Anpassung von verfügbaren Hintergründen und Sperrbildschirmen an Geräte. Ein Gerät für optimales Erlebnis. Wähle schnell aus den Hintergründen der App aus. Suche anhand von Empfehlungen. Ich lese nicht es weiter vor. Ihr habt über die App Zugriff auf Klingeltöne, Benachrichtigungstöne, Nachrichtentöne, also Töne, die ihr auch für Nachrichten benutzen könnt, Zugriff auf verschiedene Widgets anscheinend auch und Zugriff auf Live-Hintergründe sowie auf Hintergrundbilder. Hintergrundbilder. Ich bin da so ein bisschen, wie sagt man, konservativ vielleicht oder so. Ich wechsle jetzt nicht andauernd mein Hintergrundbild. Ich habe da irgendwie so ein MIUI 9 Hintergrundbild gerade auf meinem Xiaomi und bin damit sehr happy. Bei Zedge könnt ihr aber nach verschiedenen Kategorien und so weiter Hintergrundbilder und genauso die Töne suchen und halt runterladen. Warum habe ich mir die App überhaupt runtergeladen? Das ist ganz einfach. Ich sehe übrigens, ihr könnt wohl auch Icon Packs runterladen anscheinend. Das wusste ich vorher noch gar nicht. Warum habe ich mir die App runtergeladen? Ganz einfach. Ich suchte einen bestimmten Klingelton, nämlich die Miss Marple Melodie. Die habe ich da gefunden, runtergeladen, eingestellt. Das ist ja dann doch unter Android deutlich, deutlich einfacher, als es mit iOS ist. Wer einen Zugriff, einen einfachen und wahrscheinlich auch legalen Zugriff, schätze ich jetzt einfach mal, legalen Zugriff auch haben will auf, was ich eben vorgelesen habe, Töne, Hintergrund, Bilder, Icons und so weiter und so fort, der sollte sich Zedge meiner Meinung nach durchaus einmal ansehen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.